Preist Gott. Es ist so schön, wieder zurück zu sein, Gemeinde. Ich glaube, ihr könnt euch denken, wo ich war. Ich bin ein Familienmensch. Und ich war 2 Wochen mit meiner Familie unterwegs. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich war nicht allein unterwegs. Entweder bin ich bei meiner Familie oder bei euch allen. Ich habe die Zeit besonders mit meinem Jungen genossen, weil er jetzt groß wird. Er ist jetzt 13 Jahre alt. Und ja, auch wenn wir als Familie zusammen sind, gibt es Momente, da möchte ich einfach nur mit ihm allein sein. Mann zu Mann. Dann haben wir die Gelegenheit, über vieles zu sprechen. Ein paar Prinzipien davon will ich heute mit euch teilen, gerade im Hinblick auf die Beziehung zu euren Kindern. Der Herr hat heute etwas ganz Besonderes für jeden Einzelnen von euch vorbereitet, für jeden Lebensbereich. Hast du dich schon mal gefragt, warum gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, obwohl du dein Bestes gibst? Oder warum Gebetserhörungen ausbleiben? Diese Predigt wird dir wahrscheinlich eine Antwort geben. Besonders wenn du sagen kannst, ich lebe nicht bewusst in Sünde. Ich bin zwar nicht perfekt, aber soweit ich weiß, tue ich nichts, das bewusst gegen den Herrn gerichtet ist. Ich folge dem Herrn. Also verstehe ich nicht, warum trotzdem manche Dinge einfach nicht so laufen. Ich bemühe mich ja wirklich, mein Bestes für den Herrn zu geben. Dass der Herr durch mein Leben an meinem Arbeitsplatz verherrlicht wird und so weiter. Warum? Das ist genau die Frage, die auch Hiob gestellt hat, oder? Warum leiden die Gerechten? Bestimmt haben auch deine christlichen Freunde schon mal die Geschichte von Hiob erwähnt. Es ist eine sehr bekannte Frage. Viele Christen haben sich im Lauf der Kirchengeschichte genau diese Frage gestellt. Warum musste Hiob leiden? Er war doch ein gerechter Mann. Nun, zuerst einmal sehen wir, dass Hiob gerecht war. Und die Bibel sagt, durch Glauben. Es gab Menschen vor dem Kreuz, wie Noah. Und die Bibel sagt, Noah wurde ein Erbe der Gerechtigkeit durch den Glauben. Dasselbe gilt für Hiob. Hiob war gerecht durch Glauben. Wir wissen, dass er dem Herrn Brandopfer darbrachte. Er erwähnt, dass er Brandopfer für seine Söhne dargebracht hat, weil er dachte, sie könnten bei ihren Feiern gesündigt haben, stimmt's? Und dann opferte er stellvertretend für sie. Also war er ein Mann, der an das Kreuz glaubte. Denn vor dem Kreuz blickten die Gläubigen auf das Kreuz durch die Opfer, die sie auf dem Altar darbrachten. Das war ein Bild unseres Herrn Jesus, sei es ein Lamm oder eine Ziege oder sogar das Beste aus der Herde. Die Bibel spricht von dem Besten der Herde. Das heißt, der stärkste Stier im Stall wurde geopfert, als Sinnbild, das auf Jesus weist. Wenn sie ihr Vertrauen darauf setzten, dass dieses Tier ihr Stellvertreter für ihre Sünden war, dann legten sie dem Tier die Hände auf. Das Tier wurde verantwortlich gemacht für all ihre Sünden. Und das Gericht, das eigentlich sie treffen sollte, fiel auf das Tier. Wir wissen, dass all das nur eine Vorschau war, ein sichtbares Zeichen, das auf unseren Herrn Jesus hinwies. Als Jesus kam, sagte Johannes der Täufer über ihn, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm Gottes, so nannte er ihn. Damit bezog er sich auf all die Tausenden von Lämmern, die über die Jahre hinweg auf jüdischen Altären geopfert wurden. Und Johannes stand da und sagte, siehe das Lamm Gottes. Genau deshalb sagte Jesus, dass Johannes der größte aller Propheten war, weil er diese Offenbarung hatte, die Offenbarung vom Lamm Gottes. Preist Gott. Wir leben also jeden Tag im Licht des Kreuzes. Ihr erinnert euch, beim letzten Mal habe ich mit euch geteilt, wie das Prinzip des Lebens funktioniert. Nahrung, Kraft, Leben, all das kommt dadurch, dass man etwas isst, das gestorben ist. Richtig? Etwas muss sterben. Etwas muss gekocht werden. Okay, wir reden hier nicht über Sashimi, ja? Keine Ausnahmen oder Vegetarier. Wir reden über das Normale. Dass etwas sterben muss. Und beachtet, das kam direkt nach der Sintflut. Gott sagte, euch gebe ich alle Tiere zur Nahrung. Und wie schon mal erwähnt, In tierischem Eiweiß steckt etwas, das man in pflanzlichem so nicht findet. Es gibt eine tiefe Kraft und Stärkung, die nur tierisches Eiweiß liefert. Aber das ist ein anderes Thema, da steigen wir jetzt nicht ein. Aber Gott hat gesagt, nach der Sintflut, nachdem sich die Erde und das Klima verändert hatten, es gab ja vorher so eine Art Schutzschicht, ein Gewölbe, das die Erde umgeben hat, das sie vor den UV-Strahlen und vor all den schädlichen Gasen bewahrt hat, die durch das Aufbrechen der Erdkruste bei der Flut freigesetzt wurden. Die Welt war nach der Sintflut nicht mehr dieselbe. Und dann sagte Gott, ich gebe euch alle Tiere zur Nahrung. Was bedeutet das? Unser Körper braucht das jetzt. Ich höre euch schon sagen, ich bin dabei, Pastor, ich will mein tägliches Steak. Nein, darum geht's nicht, okay? Aber das Prinzip ist, das Tier muss sterben, es muss verbrannt werden, richtig? Ich persönlich empfehle durchgebraten. Und dann empfängt man Nahrung, Leben, Kraft daraus, dass man es isst. Das ist ein Prinzip vom Kreuz. Alles im Leben folgt dem Prinzip des Kreuzes. Wisst ihr, das Kreuz hat uns nicht nur Erlösung gebracht, Vergebung der Sünden, sondern jedes Mal, wenn es auf der Erde eine Ernte gibt, sagt Gott damit, eure Sünden sind vergeben durch das Blut von Christus. Durch das Kreuz ist es bereits vollbracht. Gott rechnet der Welt ihre Sünden nicht mehr an, 2. Korinther 5. Aber das heißt nicht, dass die Menschen automatisch gerettet sind. Gott kann niemanden zur Rettung zwingen. Sie müssen sie persönlich annehmen. Sie müssen Gott darum bitten, Teil dieses wunderbaren Rettungsplans zu sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Am Ende von Hiobs Leben erkennt Hiob, die Frage ist nicht, warum leiden die Gerechten? Denn die Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, ist eine Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Verhalten. Niemand ist durch seine Taten gerecht. Wir sind gerecht, weil wir unser Vertrauen auf das setzen, was Christus am Kreuz getan hat. Er hat unsere Sünden getragen. Und als wir in ihm freigesprochen wurden, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Die Bibel zeigt, Gott hätte Jesus nicht von den Toten auferweckt, wenn sein Werk am Kreuz nicht vollkommen wirksam gewesen wäre. Wäre auch nur eine einzige Sünde in deinem Leben geblieben, hätte Gott Jesus nicht auferwecken können. Aber aufgrund der Tatsache, dass Gott ihn auferweckt hat, sagt die Bibel, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, das zeigt, dass das Werk vollendet ist. Der Vater wurde so sehr verherrlicht durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er nicht nur all unsere Bedürfnisse vollkommen gestillt hat, geistlich, seelisch, körperlich, zeitlich und ewig, sondern dass er auch jede einzelne Eigenschaft Gottes verherrlicht hat. So sehr, dass Gott durch das Werk von Christus vollkommen geehrt wurde. Und Gott sagt, jeder, der das annimmt, was mein Sohn getan hat, den nehme ich an. Und Gottes Freude zeigte sich darin, dass er Christus von den Toten auferweckt hat. Ich habe meinem Sohn neulich gesagt, stell dir vor, du und ich wären auf einer kleinen Insel, auf der ein altes Gesetz gilt. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, muss er dafür bezahlen. Er muss ins Gefängnis. Und sagen wir, du begehst ein Verbrechen. Ich habe ihm das so erklärt. Aber auf dieser Insel gibt es ein altes Gesetz der Stellvertretung. Das ist ein Prinzip, das übrigens auch heute noch in einigen Kulturen praktiziert wird. Und es ist ein göttliches Prinzip. Jemand anderes kann den Preis bezahlen. Heute sehen wir das zum Beispiel, wenn jemand deine Schulden erlässt. Das ist ein Bild dafür. Wenn dir jemand deine Schulden streicht, sind sie für dich weg. Aber weißt du, wer sie bezahlt hat? Derjenige, der sie dir erlassen hat. Die Last liegt auf dem, der dir Gnade erweist, auf dem Wohltäter. Ich sagte zu ihm, stell dir vor, du wirst verhaftet. Und ich komme und sage, ich liebe dich, du bist mein Sohn. Ich liebe dich, ich werde deinen Platz einnehmen. Und du kommst zurück nach Singapur, ja? Aber wie wirst du wissen, dass ich deine Strafe im Gefängnis verbüßt habe? Wie? Indem du mich wieder draußen siehst. Genau das ist die Auferstehung. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass die Strafe bezahlt ist. Gott wird nie wieder von dir eine Zahlung für deine Sünden verlangen. Wenn er es täte, wäre er nicht mehr heilig. Aber Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit sind durch das Blut von Christus vollständig erfüllt worden. Nicht nur erfüllt, sondern verherrlicht. Alle Eigenschaften Gottes verherrlicht. Gott kann dich niemals mehr ansehen, als läge Sünde auf dir. Ich weiß, im Natürlichen haben wir alle noch mit Sünde zu tun, stimmt's? Aber weißt du, wenn du zu Gott kommst, sieht er keine Sünde an dir. Denn all deine Schuld sieht er auf Christus am Kreuz. Und Gott sieht die Wirklichkeit wie niemand sonst, okay? Niemand sieht die Realität so wie Gott. Und Gott will, dass du weißt, wenn er dich heute anschaut, sieht er nicht dich, er sieht Jesus. Jesus ist deine Vertretung mit allem, was er ist. Es ist, als wärst du dort zur Rechten des Vaters. Es ist, als hätte der Vater dich selbst von den Toten auferweckt und dich an seine rechte Seite gesetzt. Das ist die Realität aller Realitäten. Heute stehst du im Licht von Gottes Gunst. Du lebst in seiner Güte. Ich habe all das gesagt, um dir Folgendes zu zeigen. Die Frage, warum leiden die Gerechten, ist eigentlich falsch. Eigentlich müsste die Frage so gestellt werden: Gibt es überhaupt jemanden auf dieser Welt, der durch sein Verhalten und seine Lebensführung gerecht ist? Wenn du sagst, warum muss ein guter Mensch leiden? Also gut, nenn ihn nicht gerecht, sag einfach ein guter Mensch. Dann lautet die Gegenfrage, gibt es überhaupt einen guten Menschen? Die Definition von gut ist, du bist durch das Blut von Jesus von all deinen Sünden reingewaschen worden und wurdest vom Richter selbst gerecht gesprochen, der heute unser Vater ist. Er ist uns gegenüber kein Richter mehr und das wird er auch nie wieder sein. Amen. Aber überleg mal, wir messen gut immer daran, wie wir es selbst empfinden, wie wir unsere Moral definieren, oder? Und wir alle haben unterschiedliche Maßstäbe. Aber wer bist du denn, dass du deinen eigenen moralischen Maßstab für richtig hältst? Es muss der Maßstab dessen sein, der die Moral überhaupt gegeben hat. Und das hat er getan in den heiligen 10 Geboten. Miss dich daran, miss dich nicht an dir selbst. Die Pharisäer haben andere nach dem beurteilt, was sie selbst gerade noch einhalten konnten. Und sie haben nie das Innere mit einbezogen, weil sie genau wussten, dass sie da ständig scheitern. Da ist Hass, da ist Groll, sie wollten jemanden töten. Und wir sehen es ganz deutlich, sie wollten Jesus töten. Auch wenn sie äußerlich keinen Mord begangen haben, sagt Jesus, wenn du im Herzen Hass hast, ist das für Gott wie Töten. Wenn du eine Frau begehrlich anschaust, hast du im Herzen schon Ehebruch begangen. Nach diesem Maßstab sind wir alle durchgefallen. Wir haben alle gesündigt. Es gibt keinen guten Menschen. Als Gott seinen Sohn sandte, war keiner gut. Jeder war auf direktem Weg in die Hölle. Und dann fragen Leute, ja, warum hat Gott uns dann überhaupt die Wahl gelassen? Oder, aha, wenn man sich nicht für Jesus entscheidet, kommt man in die Hölle? So als ob Gott alles ruiniert hätte, als ob vorher alles gut war. Und dann kommt Gott und sagt, wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle. Nein, das ist nicht das Bild. Die Wahrheit ist, jeder war auf der Rolltreppe Richtung Hölle unterwegs. Gott hätte seinen Sohn gar nicht schicken müssen. Er hätte dich nicht so sehr lieben müssen. Jesus hätte kein Mensch werden müssen. Er hätte nicht all die Qual, die Ablehnung, das Leiden auf sich nehmen müssen. Selbst von denen, die er geliebt hat, wurde er abgelehnt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann hängt er dort am Kreuz für unsere Sünden und sagt, Vater, vergib ihnen. Gott hätte das alles nicht tun müssen. Ja, warum hat Gott uns dann überhaupt erschaffen? Du bist trotzdem auf dem Weg in die Hölle. Mit dem Atem, den Gott dir gibt, lästerst du ihn und dann stellst du Fragen, warum, und misst Gott an einem moralischen Maßstab, den nur er selbst vollkommen kennt. Sein Maßstab ist vollkommen. Wir hingegen messen Moral nach dem, was uns gerade passt. Das eine geht noch, weil es meine Schwäche ist. Aber das da? Unmöglich. So messen wir auch andere. Doch die Bibel warnt, wer sich mit anderen misst, handelt nicht weise. Es ist also nicht so, dass alle einfach ihr Leben gelebt haben. Alles war okay und plötzlich kommt Gott mit Jesus und sagt, so, jetzt müsst ihr ihn annehmen. Nein, die Wahrheit ist, wir waren alle schon verloren. Amen. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, sein Rettungsplan, damit Christus am Kreuz für dich stirbt, deinen Platz einnimmt, damit du niemals verurteilt wirst, niemals verloren gehst. Und er, der gute Hirte, lässt die 99 zurück, um dich zu suchen, wenn du verloren bist. Ein kräftiges Amen dazu? Sei demütig, Bruder. Du bist nicht so komplett beieinander, wie du vielleicht meinst, okay? Du weißt doch, was in dir drin vorgeht. Niemand sieht das von außen. Wir können äußerlich einen guten Ruf haben und gesellschaftlich anerkannt sein, ja. Aber keiner weiß, was innerlich abgeht. Also Demut. Wir alle brauchen Jesus. Wir alle haben gesündigt. Die Bibel sagt, in Hebräer Kapitel 2, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, mit Kinder sind hier alle von euch gemeint. Im engeren Sinne bezieht es sich auf alle, die an Jesus glauben. Aber Gott sah das schon im Voraus. Er sah im Voraus, wer glauben würde, und nennt sie Kinder. Also meint es letztlich alle Menschen, die Jesus annehmen. Gott sah, die Menschenkinder haben Fleisch und Blut. Natürlich weiß Gott das. Er hat sie ja so geschaffen. Fleisch und Blut. Engel hingegen haben kein Blut. Ihr Fleisch ist nicht wie unser Fleisch. Sie reisen schneller als das Licht. Sie können erscheinen und verschwinden. Sie sind himmlische Wesen. Sie durchdringen Wände. Sie können menschliche Gestalt annehmen. In der Bibel steht, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Du sitzt vielleicht gerade neben einem Engel. Wirklich? Neben einem Engel. Pastor, aber dieser Engel sieht ganz normal aus. Ja. Wenn Engel spektakulär aussehen würden, was hätte es dann für einen Sinn zu sagen, dass man sie, ohne es zu wissen, beherbergt hat? Ich erinnere mich, als ich noch ein junger Mann war, ein Student. Da war ich auf der Suche nach einer Gemeinde, irgendwo in der Gegend. Und ich bin dabei einem westlichen Mann begegnet, wahrscheinlich aus Amerika. Ich habe nicht nachgefragt. Ich stand an einer Bushaltestelle. Und plötzlich kam er direkt auf mich zu und fragte nach demselben Ort. Ich sagte, ich suche auch diesen Ort. Er wusste es eigentlich nicht und trotzdem gab er mir eine Wegbeschreibung. Und ich kam bei diesem Treffen an und es war nicht groß, aber ich habe diesen Mann danach nie wieder gesehen. Solche Dinge passieren, immer wieder. Viele von euch haben so etwas erlebt, vielleicht in eurer Kindheit. Vielleicht hat Gott dein Leben bewahrt. Du wolltest gerade auf die Straße treten, hast das Auto gar nicht gesehen, das mit voller Wucht heranraste, aber du hast gespürt, dass dich etwas oder jemand zurückzog. Der Teufel hatte geplant, dich zu töten, aber ein Engel hat dich gerettet. Deshalb hat Gott seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Engel sind real. Engel sind real. Als Christen fliegen wir immer First Class mit Engelbegleitung. Engel sind real und sie gehen mit dir. Sie sind stark, sie sind mächtig. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Aber Gottes Liebe gilt dem Menschen. Und später in diesem Kapitel heißt es, Jesus kam nicht, um Engel zu retten. Was bedeutet das? Warum sollten Engel überhaupt gerettet werden? Ein Drittel von ihnen ist gefallen. Und ihr Anführer war Luzifer, der dann zu Satan wurde. Vergiss das nicht. Und als sie fielen, trugen sie etwas Bitteres in sich. Das, glaube ich, ist einer der Gründe für ihre Verbitterung. Sie hatten keinen Rettungsplan. Ihre Sünde war unvergebbar. Luzifer versuchte, wie Gott zu sein, verriet all das Vertrauen, das ihm gegeben war, und riss ein Drittel der Engel mit sich. Diese gefallenen Engel wurden zu Dämonen. Sie haben übernatürliche Kräfte, wie die Engel. Aber diese Macht ist jetzt verdreht, pervertiert. Doch ursprünglich kam sie von Gott. Amen. Früher haben manche von euch vielleicht gesagt, ach, es gibt keine Engel. Aber sogar in der chinesischen Kultur gibt es etwas. Sie sprechen vom Hongwind. Als ich noch klein war, mütterlicherseits Peranakan, da hörte ich oft, der Wind kam, jetzt schmerzen meine Knochen. Und dann klebten sie überall diese Medizinpflaster hin. Kennen einige von euch das noch? Sehr interessant. Die dämonischen Geister werden im Hebräischen als Windgeister bezeichnet. Wind. Der Heilige Geist, Ruach HaKodesh, ist der Geist Gottes, der wahre, Heilige Geist. Man kann Geistliches nicht sehen. Und einer der größten Erfolge des Feindes ist, dich glauben zu lassen, dass er gar nicht existiert, damit er in aller Ruhe dein Denken beeinflussen kann. Und genau deshalb, wenn dein Denken dunkel wird, wenn du merkst, dass du innerlich bedrückt bist, dass du von Gedanken oder Dingen besessen bist, von denen du einfach nicht loskommst, dann hör mir zu. Ruf den Namen Jesus an. Medikamente und all das sind gut und hilfreich, ja. Aber manchmal braucht man immer mehr. Und die Nebenwirkungen sind dann alles andere als gut. Ruf den Namen Jesus an. Ich sage nicht, du sollst aufhören. Aber wenn du ständig die Dosis erhöhen musst, schadet das deiner geistigen Gesundheit. Ruf den Namen Jesus an. Denn es ist etwas Geistliches. Woher ich das weiß? Weil ich es selbst erlebt habe. Mit 16 war ich in einem Zustand innerer Bedrängnis. Ich war besessen von der Angst, ich hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Aus irgendeinem Grund, meine Gemeinde hatte das nie so gelehrt, war ich regelrecht besessen von diesem einen Gedanken. Jesus hatte gesagt, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden, außer der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und plötzlich hatte ich die schlimmsten, lästerlichsten Gedanken. Jesus meinte die Ablehnung seiner selbst. Die einzige unvergebbare Sünde ist die bewusste Zurückweisung von Jesus Christus, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Der Zusammenhang zeigt es. Die Pharisäer lehnten Jesus ab und sagten, er habe einen unreinen Geist. Darauf warnte Jesus sie, passt auf, ihr steht kurz davor, gegen den Heiligen Geist zu sündigen. Versteht ihr? Amen. Aber ich dachte wirklich, ich hätte diese Sünde begangen. Ich ging auf die Straße und führte Menschen zu Jesus. Ich war 16 und führte Menschen in Scharen zu ihm, evangelisierte, predigte. Doch gleichzeitig war ich überzeugt, sie kommen alle in den Himmel, aber ich nicht. Mein Gedanke war, wenigstens kommen sie in den Himmel. Und wenn Gott sie fragt, wie wurdet ihr gerettet, antworten sie, da unten war ein Joseph, der hat mit uns gesprochen. Und Gott würde sich in der Hölle an mich erinnern. So dachte ich. Ich war schon Evangelist, führte Menschen zu Jesus. Ich erlebte auch Ablehnung. Leute schrien mich laut und öffentlich an, sodass sich alle umdrehten. Doch es waren nicht nur Menschen, es waren Mächte der Finsternis, die auf das Licht reagierten. Und trotzdem dachte ich die ganze Zeit, ich sei verloren. Niemand gab mir Heilsgewissheit. Heute muss ich schmunzeln, wenn ich geistliche Leiter sagen höre, man weiß ja nie, wer wirklich gerettet ist. Ich weiß nicht mal, ob ich gerettet bin. Hast du die Bibel gelesen? Da steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wenn meine Frau mir sagt, ich liebe dich, und ich antworte, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Vielleicht wissen wir es erst, wenn wir einmal vor Gott stehen. Meinst du, sie würde sagen, oh, jetzt liebe ich dich noch mehr? Ich bin wieder ganz neu verliebt in dich. Meinst du, sie würde so reagieren? Bodo. Du musst das nicht nachschlagen, das heißt dumm. Heutzutage sagt man nicht mehr dumm, Pastor Prinz, das ist nicht nett. Okay, dann sag ich's mal so. Die Weisheit versucht dich einzuholen. Aber du rennst einfach zu schnell davon. So viele rennen heute allem hinterher. Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Sie rennen dem Neuesten hinterher, dem nächsten großen Ding, dem neuen Hype. Wenn du jetzt nicht in KI investierst, wirst du abgehängt. Und plötzlich bist du ein Bodo. Denn Bodo wird in jeder Generation neu definiert, je nachdem, ob du beim neuesten Trend dabei bist oder nicht. Und wenn nicht, bist du ein Bodo. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott für mich sorgt, dass er mich versorgt. Ja, Technologien, Fortschritt, selbst KI, all das kann für Gutes genutzt werden, aber es kann auch für Großes, Böses missbraucht werden. In den Händen eines guten Menschen, da wird selbst Geld zu etwas Gutem, in den Händen eines Bösen, ihr wisst schon. Amen. So. Die Bibel sagt, dass wir Menschenkinder sind, Menschen aus Fleisch und Blut. Und all das habe ich gesagt, um dir diesen einen entscheidenden Unterschied zu zeigen. Gott hat uns geliebt. Diese Bibelstelle sagt ganz klar, Jesus kam nicht, um Engel zu retten, gefallene Engel, sondern um Menschen zu retten. Der Mensch, ein wenig niedriger als die Engel, aber im Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott sandte seinen Sohn, das Beste, was er hatte. Für unsere Sünden starb kein Erzengel. Er hat nicht Michael geschickt, nicht Gabriel. Übrigens, wenn hier unten jemand auftaucht, ohne Flügel, ohne himmlischen Glanz und sich Gabriel nennt, dann ist er gefallen. Ich habe das bisher noch nie öffentlich gesagt, aber heute ist Premiere. Wenn er hier unten sitzt, ganz menschlich, ohne Flügel, dann ist er eindeutig ein gefallener Engel. Michael hätte vielleicht vom Erzengel zum Menschen werden können. Aber dass Gott selbst Mensch wurde, das ist gewaltig. Das ist göttliche Selbsterniedrigung auf eine niedrigere Ebene. Und nicht einfach ein bisschen niedriger. Wenn man Gott mit dem Menschen vergleicht, ist das, als würde ein Mensch zu einer Ameise werden. Und selbst dieser Vergleich ist ungenügend. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, heißt es, richtig? Hier steht, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Er, das ist Jesus. Gleichermaßen, warum? Damit er durch den Tod, denn er hatte einen Leib aus Fleisch und Blut. Als Gott hat er kein Fleisch und Blut. Er kann nicht sterben. Aber als Mensch, mit Fleisch und Blut, geboren von der Jungfrau Maria. Ja, und sie musste Jungfrau sein. Warum? Weil das Blut, das er als Baby hatte, sonst sündig gewesen wäre. Die Weisheit Gottes. Und heute fängt selbst die Wissenschaft an zu erkennen, die Mutter gibt dem Kind im Mutterleib nicht ihr Blut, sondern nur Nahrung und Versorgung. Und sie leitet die Abfallstoffe des Babys ab. Kein einziger Tropfen Blut der Mutter gelangt zum Kind. Amen? Hörst du? Are you listening? The DNA will determine. Die DNA bestimmt zwar die Blutgruppe über Vater und Mutter, aber vom Blut der Mutter kommt nichts ins Kind. Warum? Weil Marias Blut sündig war. Hello? Maria war ein ganz normaler Mensch. Und ihr Blut war nicht rein. Aber das Heilige, das von dir geboren wird, soll Sohn Gottes genannt werden. Jesus durfte dieses Blut nicht haben. Sein Blut kam ganz vom Vater. Es ist göttliches Blut. Bist du noch dabei? Als Mensch konnte er sterben und dieses Blut vergießen. Dieses Blut, ein einziger Tropfen auf dir, wäscht all deine Sünden weg. Du bist innerlich weißer als Schnee. Preis den Herrn. Halleluja. Ein kräftiges Amen dazu? Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug besteige, mache ich immer eines. Ich vergesse das nie. Am Eingang bei der Flugzeugtür berühre ich das Flugzeug. Was, Pastor, du berührst das Flugzeug? Ja, und du kannst das auch tun. Wenn du durch die Tür gehst, dann berühre das Flugzeug und sage, ich bedecke dieses Flugzeug mit dem Blut von Jesus. Ich mache das jedes Mal. Das Flugzeug, mit dem ich reise, bedecke ich mit dem Blut von Jesus. Amen? Amen? Übernatürliche Dinge geschehen, wenn du das Blut von Jesus ausrufst. Ein guter Freund von mir, Don Gossett, er ist inzwischen beim Herrn, hat eine wahre Geschichte erzählt. Es ging um einen Landwirt, dessen Tiere immer wieder von Wölfen angegriffen wurden. Immer wieder dasselbe. Und Don Gossett, ein wunderbarer Mann Gottes, er hat früher auch bei uns gepredigt, brachte diesem Landwirt bei, wie man eine Blutlinie zieht, eine Blutlinie von Jesus, rund um den ganzen Hof. Ganz einfach, indem man sagt, im Namen von Jesus ziehe ich die Blutlinie von Jesus um diesen Hof. Was steckt im Blut von Jesus? Erlösungskraft. Heilige, kraftvolle Reinheit. Deshalb steht in der Offenbarung, und sie haben ihn überwunden, den Teufel. Sie haben den Feind überwunden, durch das Blut des Lammes. Der Teufel hat keine Antwort auf das Blut, keine. Wenn du einmal im Himmel ankommst, mal angenommen, Petrus steht dort am Tor und fragt dich, warum sollst du in den Himmel gelassen werden? Und du sagst, ich habe Menschen geholfen. Ich habe tapfer die Predigten von Pastor Lawrence und Pastor Mark durchgestanden. Ich bin ein guter Mensch. Nö. Er sagt dann nur vier Buchstaben, DKDK. Das kannst du knicken. Und wenn du dann draußen bleibst, was natürlich nicht so passiert, ja, das sind einfach diese typischen Himmelswitze, hab Nachsicht, okay. So läuft das nicht ab, wir sind im Moment unseres Heimgangs sofort beim Herrn. Aber rein hypothetisch, wenn man dir den Zugang verweigert, dann sagst du, nichts als das Blut von Jesus. Und zack, sofort gehen die Tore weit auf. Kein Argument, das auf meinem guten Verhalten, meiner Hilfsbereitschaft oder Moral basiert. Nichts davon zählt, nur das Blut von Jesus zählt. Der Landwirt damals hat es genauso gemacht. Ein paar Tage später, an einem verschneiten Morgen, stand er auf. Übrigens, er war tatsächlich rund um seinen Hof gegangen und hatte das Blut von Jesus ausgerufen. Und dort, genau an der Linie, wo er gebetet hatte, lagen alle Wölfe tot da. Um den Hof herum, exakt entlang der Blutlinie. Als ich das hörte, sagte ich, okay, ich werde das Blut von Jesus auf all das anwenden, was mir wichtig ist und unter Gottes Schutz stehen soll. Ich erinnere mich, wie wir ganz am Anfang, als meine Tochter etwa 2-3 Jahre alt war, ein Haus mieteten. Nur vorübergehend, während wir nach einem neuen Zuhause gesucht haben. Das Haus hatte 2 Etagen. In einem der Zimmer schlief unsere Tochter allein. Sie war 3 oder 4 und sie sagte uns eines Abends, dass sie ein Summen hörte. Das war, wie gesagt, ein Mietshaus, und zwar ein ziemlich altes. Also haben wir nachgeschaut, und tatsächlich, es waren Bienen in der Nähe ihres Zimmers. Was habe ich getan? Natürlich haben wir sie aus dem Zimmer genommen. Aber ich habe auch gebetet. Ich habe die Blutlinie von Jesus um das Zimmer und das ganze Haus gezogen. Und ich sage euch, Jessica erinnert sich daran, meine Frau erinnert sich daran und ich erinnere mich bis heute daran. Am nächsten Morgen lagen die Bienen tot auf dem Balkonboden. Tot. Ab dem Tag keine einzige Biene mehr. Amen. Amen. Also spricht das Blut von Jesus über dein Flugzeug aus. Das war jetzt ein kleiner Abstecher, um dir zu zeigen, dieses Blut verliert niemals seine Kraft, okay? Die Menschenkinder haben Fleisch und Blut, Engel nicht. Und Jesus hat was getan? Er ist gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, an Fleisch und Blut. Hör mir gut zu, Liebe will immer bei dir sein. Das ist ein Prinzip, das ich vorhin kurz erwähnt habe. Und ich glaube, es wird dir helfen, auch im Umgang mit deinen Kindern. Du musst dich auf ihre Ebene begeben. Um uns zu retten, kam Jesus auf unsere Ebene. Er ist gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Woran? An Fleisch und Blut. Wir waren Fleisch und Blut. Er war Gott. Am Anfang war das Wort, und das Wort wurde Mensch. Heilige Selbsterniedrigung. Was für eine Gnade. Er wurde Mensch. Er nahm Fleisch und Blut an, um dort zu sein, wo du bist, um zu sitzen, wo du sitzt, um zu fühlen, was du fühlst. Das ist Liebe. Das ist das Wesen Gottes durch die ganze Bibel hindurch. Er will bei dir sein. Er will mittendrin sein. Und du kennst den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie, oder? Sympathie heißt, ich sehe, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst. Es bleibt aber auf Distanz. Aber Empathie sagt, ich fühle, was du fühlst. Ich teile deine Emotionen. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir da drin. Wenn wir dieses Prinzip in die Beziehung zu unseren Kindern bringen, kann es Wunder wirken. Viele von uns interessieren sich kaum dafür, was sie gerade spannend finden. Vieles, was sie mögen, halten wir für kindisch. Doch wir vergessen, wir waren selbst einmal Kinder. Auch als Teenager hat man eben Interessen auf einem bestimmten Niveau. Wenn sie sich für Mädchen interessieren, dann rede über Mädchen. Sag, lass Papa dir mal was erzählen. Ich erkläre dir ein, zwei Dinge über Mädchen. Ein Masterkurs über Mädchen. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, eines Tages kriegst du von mir einen Kurs über Mädchen. Dieses wunderbare Geschöpf, das Gott geschaffen hat. Also steig runter auf ihre Ebene. Auch bei den Spielen, die sie mögen, was immer es ist, steig runter auf ihre Ebene. Jedes Mal, wenn Gott zu seinem Volk herabgekommen ist, wurden sie befreit, wurden sie gerettet, haben sie Hilfe empfangen. Als Gottes Volk unter den harten Aufsehern in Ägypten schuften musste, als sie Sklaven waren, Tag für Tag mit Rückenschmerzen und voller Leid. Da haben sie gestöhnt. Die Bibel sagt nicht, dass sie gebetet haben. Sie haben gestöhnt. Dann erschien Gott, Mose, im brennenden Dornbusch. Und da sagte Gott Folgendes. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich habe ihr Geschrei gehört, kein Gebet, Gestöhne. Sie waren in Not. Ich habe ihr Geschrei gehört. Nächster Vers. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. Ich bin herabgekommen, um sie hinaufzuführen. Das ist dein Gott. Auch heute kommt er dorthin, wo du bist. Amen. Das ist seine Natur. Darf ich dich etwas fragen? In dieser Geschichte, wie ist Gott Mose erschienen? In einem brennenden Dornbusch. In einem brennenden Dornbusch. Danach finden wir kein zweites Mal, dass Gott auf diese Weise erscheint. Als brennender Busch. Bei Salomos Gebet kein brennender Busch. Warum? Weil das Volk ausgetrocknet war wie ein Busch. Und sie litten. Das Feuer symbolisiert ihr Leid. Aber eines hat Gott diesem Volk garantiert. Ihr werdet brennen, ihr werdet leiden, aber ihr werdet nicht vergehen. Amen. Wie ist Gott herabgekommen? In einem brennenden Dornbusch, um sich mit ihrem Leid, ihrem Geschrei, ihrem Schmerz zu identifizieren. Gott ist herabgekommen. Jesaja 63 beschreibt im Rückblick auf die Wüstenwanderung, bei all ihrer Bedrängnis in der Wüste war er auch bedrängt. Denkst du, sie litten und Gott blieb unberührt? Manchmal, wenn du dein Kind zurechtweist, merkt es nicht, wie sehr es dich selbst trifft, bis es eines Tages Vater oder Mutter wird. Es tut dir mehr weh als ihm. Hey, gibt es hier nicht einen einzigen Vater oder eine einzige Mutter, die mal Amen sagen kann? Ich fühle mich gerade ganz allein hier. Es ist plötzlich so still. Tut es weh? Tut es dir weh, konsequent zu sein? Manchmal muss ich mit Wendy reden. War ich zu streng? War ich zu hart? Amen. Es lässt dich den ganzen Tag nicht los. Sie merken das nicht. Sie denken, für dich ist es doch leicht durchzugreifen. Aber gerade weil du dein Kind liebst, ist es schwer. Und trotzdem tust du es. Es ist Liebe. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ich korrigiere nicht die Kinder anderer Leute, das sage ich Justin immer. Warum? weil sie nicht meine sind. Du bist mein Kind, du bist kostbar, du gehörst zu mir. Darum korrigiere ich dich. Ob er das versteht oder nicht, in dem Moment verstehen das die meisten Kinder nicht. Dann korrigiere lieber jemand anderen, nicht mich. Aber die Bibel sagt, wen ich liebe, den züchtige ich. Also bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel, es ist der Engel, nicht bloß ein Engel. Habt ihr das gesehen? Das hebräische Wort bedeutet Bote. Und dieser Bote im Alten Bund, weißt du, wer das ist? Das ist eine Erscheinung von Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Unser Herr Jesus, bevor er Fleisch wurde. Der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Er kam immer wieder auf ihre Ebene. Wenn sie litten, litt er mit. Wenn sie sich fühlten, als würden sie innerlich verbrennen vor lauter Leid, dann brannte er mit, wie im brennenden Busch. Ich fühle, was ihr fühlt. Nicht, ich bin der allmächtige Gott und weiß, wie es euch geht. Sondern ich komme zu euch herunter. Wie Gott, wie kommst du runter? Ich komme dahin, wo ihr seid. Amen. Josua, bevor die Mauern von Jericho fielen, stand er diesem gewaltigen Hindernis gegenüber. Nicht, dass er gegen die Mauern kämpfen musste, sondern gegen die Leute dahinter natürlich. Aber die Mauer war ein mächtiges Hindernis. Also musste er kämpfen. Und weißt du was? Wir kennen alle das Ende der Geschichte, aber stell dir mal vor, du wärst damals dabei gewesen. Du siehst diese riesigen Mauern. Es sind dieselben Mauern, die Josua schon vor 40 Jahren gesehen hatte, zusammen mit Kaleb. Aber damals hatten 10 andere Kundschafter genau das Gleiche gesehen und gesagt, diese Mauern sind so gewaltig, wir schaffen das nie. Doch Josua und Kaleb sagten, lasst uns sofort hinaufziehen und das Land einnehmen, denn Gott ist mit uns. Ihre Verteidigung ist von ihnen gewichen. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Aber man hörte nicht auf die zwei. Und heute ist es dasselbe. Die Menschen hören auf die Mehrheit statt auf die zwei. Sie hören auf die 10 statt auf die 2. Nun, die 10 starben. 40 Jahre später waren die 2 noch am Leben. Mehr noch, Kaleb war nicht nur am Leben, er war noch jung. Mit 85 Jahren sagte er, ich bin heute noch so stark wie damals, als Mose mich aussandte. Gott hat ihn bewahrt. Das ist Liebe. Obwohl sie damals Gott nicht glaubten. Gott ging trotzdem mit ihnen weiter. Und wie? Wie lebten sie damals in der Wüste? Sie zogen von Ort zu Ort. Haben sie in Betonhäusern gelebt? Nein, in Zelten. Und wie lebte Gott? Im Zelt der Begegnung. Wenn ihr campt, dann campe ich auch. Er ist der allmächtige Gott. Er hätte das prächtigste Gebäude verdient. Amen. Aber er sagte, ihr lebt in Zelten, ich auch. Draußen in der Wüste, ich bin bei euch. Selbst als sie versagten, ging er weiter mit ihnen. Er sagte nicht nein. In 4. Mose 14 haben sie sich geweigert, ins Land einzuziehen. Sie hatten ihm nicht geglaubt und Gottes Herz war gebrochen. Aber Gott war erfreut über Josua und Kaleb, denn sie hatten einen anderen Geist, einen Geist des Glaubens. Sie sagten, wenn Gott sagt, dass wir es schaffen, dann schaffen wir es. Lasst uns das Land einnehmen. Sie sahen die Feinde im Vergleich zu Gott, wie Brot, das man verschlingen konnte. Die 10 aber und die Mehrheit der Israeliten verglichen sich selbst mit den Riesen. Aber direkt im Anschluss daran kommt ein wunderbares Kapitel. Und es beginnt so. Und der Herr sprach, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben will. Direkt nachdem sie versagt hatten, mitten im Schmerz, sagt Gott, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben will. Nicht, falls ihr es schafft. Nicht, wenn es euch vielleicht doch noch gelingt. Nein, wenn ihr hineinkommt. Das ist unser Gott. Wie bei Jesus nach seiner Auferstehung. Einige der Jünger, es waren noch 11, glaubten nicht, dass er auferstanden war. Die Bibel kommentiert das nur ganz knapp. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn gesehen hatten. Und was kommt direkt als nächstes? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Vertrauen, sofort wiederhergestellt. Was für eine Freude, dass er sie beauftragt, ihnen etwas zutraut, sie bevollmächtigt. Er sagt nicht, ich stelle euch mal 4-5 Monate auf die Probe. Direkt nachdem sie nicht geglaubt hatten, dass er auferstanden ist, erscheint er ihnen, korrigiert ihren Unglauben und beauftragt sie. Das ist unser Gott. Das ist der Herr, der sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Dieser Grundsatz zieht sich durch die ganze Bibel. Als Josua vor der Mauer von Jericho stand, wie erschien ihm der Herr? Das war Jesus vor seiner Menschwerdung. Und wie erschien er? Als Josua bei Jericho war, sah er, ein Mann stand ihm gegenüber mit einem blanken Schwert in der Hand. Josua ging zu ihm und fragte, bist du für uns oder unsere Feinde? Er antwortete, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Mit anderen Worten, Josua fragt, ob er auf ihrer Seite steht. Und die Antwort ist, nein, ich bin nicht gekommen, um euch zu folgen. Ich bin gekommen, um euch zu führen. Ich bin der Heerführer. Josua, ich weiß, du bist hier der Anführer. Aber ich bin nicht gekommen, um dich zu unterstützen. Ich bin gekommen, um zu führen. Und Josua fiel auf sein Angesicht. Das tut man nur in der Gegenwart Gottes. Er wusste, es war der Herr in Menschengestalt. Vorher steht, dass ein Mann ihm gegenüberstand mit gezücktem Schwert. Das ist die Gestalt eines Kriegers. Der Herr erschien als Krieger. Warum? Weil sie kurz vor einer Schlacht standen. Und der Herr hatte das Schwert gezogen. Ich hätte dieses Schwert zu gern gesehen, wie es wohl aussah, wie es geglänzt hat. Denn seine Leute waren jetzt als Krieger unterwegs. Das war die erste Schlacht im gelobten Land. Und sie mussten nicht einmal kämpfen. Warum? Weil jemand anderes schon gekämpft hatte. Sie mussten nur noch rufen, genauso wie viele von euch heute. Du musst deine Feinde nicht besiegen, nur Gott preisen, deine Stimme erheben und ihm danken. Denn der Kampf ist schon ausgefochten. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Womit hast du es gerade zu tun? Mit einer Situation in deiner Ehe? Es läuft richtig schlecht? Wie wär's, wenn du einfach dein Herz dem Herrn zuwendest und sagst, dieser Kampf, selbst dieser Ehekampf, ist deine Sache. Überlass sie dem Herrn. Wir haben oft die Finger im Spiel, deshalb erleben wir oft keine Gebetserhörungen. Wir versuchen uns selbst zu helfen, ohne es zu merken. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir sagen, ich kann nicht mehr. Doch stattdessen sagen wir, ich kann noch, ich kann ihn kontrollieren, ich weiß, ich kann ihn ändern. Viele Frauen heiraten ihren Freund mit dem Gedanken, ich kann ihn verändern. Das sind die letzten Worte des Friedens in dieser Beziehung. Of peace in that relationship. Ich kann ihn verändern. Er ist nicht gläubig, aber ich kann ihn verändern. Nach der Hochzeit wird er mit mir in die Gemeinde kommen. Ich kann ihn verändern. Und dabei kann keiner von uns sich selbst verändern. Siehst du dich als jemand, der ständig nervös ist, voller Sorgen, voller Ängste, ständig unter Druck? Dann sag dem Herrn einfach, ich kann nicht. Lasst uns demütig sein, ihr Lieben. Sag einfach, ich kann nicht, Herr, aber du kannst. Sieh den Mann mit dem gezückten Schwert, bereit, all deine Ängste, Sorgen und Lasten zu zerschlagen. In deiner Ehe oder jedem anderen Lebensbereich. Du sorgst dich um deinen Körper. Ein schlechter Befund, ein niederschmetternder Gesundheitsbericht kam gerade. Weißt du, wer diesen Kampf kämpfen wird? Nicht du. Der Kampf gehört dem Herrn. Auch dieser gesundheitliche. Sag dir das immer wieder, immer wieder. Josaphat, der König von Juda, hat das ausgesprochen. Und er ließ sogar seine Soldaten vorne wegmarschieren und sagen, der Kampf ist nicht deine Sache, Juda, der Kampf ist die Sache des Herrn. Und weißt du was? 3 Tage lang sammelten sie danach Schätze und Beute ein. Viel früher schon rannte Josaphats Ur-Ur-Urgroßvater als junger Kerl durch das Tal Elah, mit diesen Worten auf den Lippen. Du kommst zu mir mit Speer und Schwert, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Eines der letzten Dinge, die Goliath hörte, war: Der Kampf ist die Sache des Herrn. Ein Junge, der sagt, der Kampf ist nicht meine Sache, der Kampf ist die Sache des Herrn. Amen. Okay, das ist fast eines der letzten Dinge, die Goliath gehört hat. Das letzte war wohl... Und dann fiel er. Nur mal so nebenbei. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will das mal kurz loswerden. Ich habe nichts gegen Filme und Serien über David. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, David war gut aussehend. Wenn man einen David darstellen will, dann aber bitte einen gut aussehenden David. Die Bibel sagt das. Er war ein hübscher Junge. Ja, das steht so da. Und er war rötlich. Was bedeutet, er sah nicht aus wie der typische Israeli? Rötlich. Okay? Okay, das war's auch schon. Aber Pastor Prince, das ist doch nicht so wichtig. Aber du glaubst doch, es ist richtig, die Bibel zu predigen, oder? Als Christen dürfen wir ruhig sagen, wenn jemand gut aussieht. Die Bibel sagt, Gott gibt seinen Männern schöne Frauen. Warum heißt es bei Jakob, als er nach einer Frau suchte und er fand Rahel und sie war hässlich? Nein, das steht da nicht. Da steht, Rahel war schön. Der Knecht Abrahams wurde losgeschickt, um eine Braut für Isaak, den Sohn seines Herrn, zu finden. Und die Bibel sagt, Rebekka kam und sie war schön. Warum hat Gott nicht einfach irgendeine Frau geschickt, die aussieht wie ein Kamel, hä? Dann wäre sie wenigstens nicht so hitzig und müsste nicht ständig trinken. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, sie war schön. Macht uns die Bibel damit ein schlechtes Gewissen, weil die meisten von uns nicht so schön sind? Okay, Pastor Lawrence vielleicht, aber die meisten von uns nicht. Ja, Pastor Mark und ich, wir jedenfalls nicht. Also was bedeutet das dann? Gott macht bei dem ganzen Vogue-Zeug nicht mit. Aber lange bevor die Woken-Leute überhaupt aufgewacht sind, war Gott schon längst da. Er schläft nicht und schlummert nicht. Und ich glaube, Gott will dir heute sagen, wen auch immer Gott dir schenkt, selbst wenn du jemanden heiratest und sie ist nicht hübsch, sie wird mit der Zeit schön. Ich glaube wirklich, Gott sagt das. Du hättest mal sehen sollen, wie ich mich angezogen habe, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Und danach, oh Mann. Ich wurde so gut aussehend, dass sie heute neidisch ist. Nein, das war nur Spaß. Sie mag mich so. Und ihr braucht jetzt gar nicht so zu tun, ihr seid doch genauso. Habt ihr manche Leute mal gesehen, wie sie vor der Hochzeit aussahen? Ich glaube, Gott will damit unsere jungen Leute ermutigen. Manchmal denke ich, Gott macht das lieber nicht, das verletzt die, die eben nicht so aussehen, also die meisten von uns. Wir versuchen, Gott zu erklären, wie er sein Wort formulieren soll. Die Bibel sagt, David war gut aussehend. Also entschuldige dich nicht dafür, es steht so in der Bibel. Und ihr da an den theologischen Seminaren, Professoren, Dozenten, wir sollen doch die Bibel lehren, oder? Wenn die Bibel sagt, er war gut aussehend, dann war er gut aussehend. Amen. Ja, Amen. Amen. Jesus selbst, stell dir das mal vor, keine Sünde in seinem Blut. Alle Entstellungen, alle Missbildungen, alle Krankheiten kamen durch die Sünde. Stell dir mal vor, ein Junge, der aufwächst, in dem kein Hauch von Sünde ist, völlig rein, wunderschön. Ich glaube nicht mal, dass er in der Pubertät Pickel hatte. Warum? Ein Pickel ist doch eine kleine Unregelmäßigkeit, oder? Aber Jesus war vollkommen, immer gesund. Und die Bibel sagt, er ist schön, völlig lieblich. Das ist Jesus. Aber Pastor, liest du die Bibel nicht? Da steht doch keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Hey Bruder, woher hast du das? Aus der Bibel. Und wo genau steht das? Zitiere mir Kapitel und Vers, wie Pastor Henry immer sagt. Stimmt's, Pastor? Das steht in Jesaja 53. Und da geht's um sein Leiden. Er wurde geschlagen, gegeißelt, verwundet, angespuckt, verspottet, mit Fäusten geschlagen. Noch bevor er ans Kreuz ging, wurde er gegeißelt. Und in diesem Zusammenhang heißt es, es war keine Schönheit mehr an ihm. Sein Körper war entstellt. Und nicht zu vergessen, er trug all unsere Krankheiten. Jede Tumorerkrankung, jede Krankheit lag auf seinem Körper. Dein Krebs lag auf ihm. Und durch seine Wunden ist dein Krebs gestorben. Nimm das in Anspruch im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Überprüf deinen Körper, jetzt gleich. Einige von euch sind schon geheilt, das hat der Herr mir gesagt. Während das Wort verkündigt wird, werde ich Menschen heilen. Es geschieht bereits. Preist Gott. Danke, Jesus. Warum wurde er überhaupt Mensch? Warum nahm er Fleisch und Blut an? Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesus hat ihn vernichtend geschlagen. Er hat ihn außer Gefecht gesetzt und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Menschen haben Angst vor dem Tod, ihr bestimmt nicht. Aber es gibt Menschen, die daran leiden. Was macht diese Angst vor dem Tod mit dir? Erstens, sie versklavt dich dein ganzes Leben lang, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Sie können sich nicht frei bewegen. Was heißt Knechtschaft? Du bist nicht frei. Leute sagen, ich habe Angst vorm Fliegen. Warum reist du nicht mal? Warum fliegst du nicht mal hierhin oder dorthin? Oh, ich habe Flugangst. Doch wenn man ehrlich ist und tiefer schaut, ist es keine Flugangst. Es ist die Angst vor dem Tod. Ja, wenn ich dir hundertprozentig garantieren könnte, dass du nicht sterben wirst, dass das Flugzeug sicher am Ziel ankommt, du würdest sofort einsteigen. Das Problem ist, du schaust zu viele blöde Filme, okay? Crash hier, Crash da. Dokus über Flugzeugabstürze und so weiter. Du füllst dein Herz und deinen Verstand mit all dem Zeug, anstatt mit einer täglichen Andacht von Joseph Prince, preis den Herrn. Okay, nicht nur mit meiner, es gibt auch viele andere gute. Aber es geht ums Wort Gottes. Anstatt deinen Verstand mit Gottes Wort zu füllen, mit der Kraft des Blutes von Jesus und dem Schutz aus Psalm 91, fokussierst du dich auf all die Dokus, auf das, was alles passieren kann. Dann siehst du einen einzigen Vorfall, der an einem bestimmten Tag geschieht, und plötzlich reden alle Nachrichtensendungen nur noch darüber. Jeder einzelne. Aber niemand sagt, übrigens Leute, wir haben gerade einen neuen Sender gestartet, nur gute Nachrichten. Heute sind 500.000. Okay, wie viele? Über 700.000. 605, 6 und 5? Okay, sagen wir 555. Flugzeuge? Muss 555 sein, klingt einfach besser. Sind heute sicher gelandet. Aber alle anderen Nachrichtensender bringen nur Crash, Crash, Crash. Dann interviewen sie diesen Experten, dann jenen Experten. Du schaust und schaust und schaust. Und merkst gar nicht, warum du plötzlich Angst bekommst. Aber gut, das war Flugangst. Was ist mit der Angst vor deiner Frau? Es ist nicht wirklich Angst vor deiner Frau, es ist die Angst vor dem Tod. Da war mal ein Mann, der wollte eine Lebensversicherung abschließen. Der Berater fragte ihn beim Ausfüllen des Formulars, betreiben Sie gefährliche Aktivitäten? Und er sagte, manchmal widerspreche ich meiner Frau. Also bei vielen Ängsten, die Wurzel ist dieselbe. Selbst beim Arztbesuch, manche Leute haben Angst, zum Arzt zu gehen. Sie haben Angst, überhaupt eine Klinik zu betreten. Sie sagen, ich habe schon seit meiner Kindheit Angst vor Ärzten. Aber komm schon, Ärzte sind auch nur Menschen. Sie essen Gebäck wie du. Die mögen auch Hähnchen. Sie sind Menschen wie du und ich. Es ist nicht die Angst vor dem Arzt, es ist die Angst vor was? Dass er etwas findet. Dass er dir sagt, du hast diese Krankheit. Und dann sagen viele, ich habe Angst vor der Krankheit. Aber weißt du was? Es ist gar nicht die Angst vor der Krankheit. Es ist die Angst vor dem Tod. Jesus nahm menschliches Fleisch an. Unverwesliches, denk daran. Aber echtes menschliches Fleisch, um sich selbst am Kreuz zu opfern, um uns zu befreien von dem, der die Macht über den Tod hatte, dem Teufel. Und um die zu befreien, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Amen. Er hat dich frei gemacht. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Es gibt Menschen, die genau mit dieser Art von Angst leben. Und im Namen von Jesus spreche ich Freiheit aus. Im Namen des Herrn Jesus Christus, ich setze dich frei von der Angst vorm Fliegen. Im Namen des Herrn Jesus, ich setze dich frei von der Angst vor dem Tod. Im Namen von Jesus. Preis den Herrn. Nur er kann das tun. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Preis den Herrn. Bist du noch dabei? Er kam herab, dahin, wo wir sind. Also, wenn du mit deinen Kindern sprichst, auch wenn sie schon Teenager sind, selbst im Erwachsenenalter, dann finde heraus, wo sie gerade stehen. Hol sie dort ab. Wenn du deine Kinder liebst, dann liebst du auch das, womit sie sich beschäftigen. Mein Sohn zum Beispiel hat früher Thomas die Lokomotive geliebt. Heute ist Thomas vergessen. Jetzt gibt es einen neuen Charakter. Und ich muss alles von vorn lernen, diese ganzen neuen Charaktere. Aber hol dein Kind dort ab, wo es ist. Wendy ist da wirklich großartig. Sie spielt die Spiele mit, die er spielt. Wendy kennt alle Charaktere. Ich gebe mein Bestes, aber ich sag dir, die Namen sind wirklich absurd. Aber du musst dich einfach mit ihnen beschäftigen. Und dann hier und da öffnen sich Gelegenheiten, sie für den Herrn zu beeinflussen. Ich war echt beeindruckt. Mein Sohn zum Beispiel. Letzte Woche waren wir im Ausland, Vater- und Sohnzeit. Ich war mit ihm unterwegs. Wir haben zusammen gespielt und dann gingen wir irgendwo rein. Es gibt ja immer solche Momente, wo sich Gespräche einfach ergeben. Und da sagte ich zu ihm, Sohn, denk immer daran, Justin, wenn es um solche Dinge geht. Für mich gilt Sicherheit zuerst. Immer Safety first. Und weißt du, was er sagt? Nein, Gott zuerst. Sicherheit kommt danach. Und ich dachte, okay, diesmal kam das von ihm. Ja, Herr, ich habe an Ort und Stelle Buße getan. Gott zuerst, alles klar? Wir neigen dazu, unseren Kindern zu sagen, vergiss nicht Sicherheit zuerst, ja? Aber es sollte heißen, Gott zuerst. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Du wirst merken, dein Weg wird geebnet sein und zu Gelingen führen. Es gibt so viel mehr, was ich erzählen könnte. Zum Beispiel Sadrach, Mesach und Abednego, die drei Freunde von Daniel. Sie wollten sich nicht vor dem Götzenbild verbeugen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, oder? Jeder, der sich nicht verbeugen wollte, sollte ins Feuer geworfen werden. Also warf er die drei ins Feuer. Diese Geschichte ist einfach der Hammer. Er warf diese drei hebräischen Männer in den Feuerofen, okay? Nebenbei bemerkt, sie wussten, dass Gott sie retten würde. Weißt du, was sie dem König sagten? Unser Gott, dem wir dienen, wird uns retten. Und auch wenn es nicht so sein soll, werden wir uns trotzdem nicht vor deinem Götzenbild beugen. Leute zitieren diesen Vers oft, unser Gott wird uns retten, aber falls nicht. Und dann deuten sie es so, als würde es heißen, vielleicht rettet Gott uns, vielleicht nicht. Und dass sie trotzdem treu bleiben würden, selbst wenn sie sterben. Aber lies genau, sie sagen, unser Gott wird uns retten. Und das, auch wenn es nicht so sein soll, bezieht sich nicht auf, falls Gott uns nicht rettet, sondern wenn du uns gar nicht erst ins Feuer wirfst, wir beugen uns trotzdem nicht. Denk mal logisch, wenn sie ins Feuer geworfen werden, dann können sie ja gar nichts mehr tun, verstehst du? Also, was sie sagen ist, selbst wenn du es dir anders überlegst und uns nicht ins Feuer wirfst, wir werden uns trotzdem nicht beugen. Lies die Bibel genau. Viele sagen, sie wussten nicht, ob Gott sie retten wird oder nicht. Doch, sie wussten's. Sie waren überzeugt. Sie sagten, unser Gott wird uns retten. Und dann, wenn du uns nicht hineinwirfst, dann auch gut. Wir beugen uns trotzdem nicht. Was für ein Glaube! Was hat dich denn bitte gelehrt, dass du denkst, Gott sei unsicher? Sei mal ehrlich. Hör auf, wie Pastor Mark zu argumentieren, okay? Nein, Spaß. Er ist mittlerweile richtig weise geworden. Die Weisheit hat ihn eingeholt. Ich liebe unser Pastorenteam. Was ist dann passiert? In Daniel 3 heißt es, dass sich die drei Männer nicht vor dem goldenen Bild niederwarfen. Und Nebukadnezar war so wütend, dass er den Ofen 7-mal heißer machen ließ. 7-mal. Und er ließ die drei Männer mitten ins Feuer werfen. Und dann steht da, Nebukadnezar blickte hinein und sagte, siehe. Der König sagte, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Jesus erschien mitten im Feuer, mit ihnen. Ganz gleich, welche Feuerprobe du gerade durchmachst, Jesus ist mittendrin. Er steht nicht am Rand und schaut zu. Er ist mit dir im Feuer. Und deshalb waren sie unversehrt. Und du wirst genauso unversehrt durch deine Prüfung hindurchgehen. Die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das ist so traurig. Hier in der Gemeinde haben wir ein familiäres Umfeld und wir sehen, was unser großer Bruder Jesus für uns getan hat. Und danken Gott dafür. Aber da draußen gibt es so viele, die verloren sind. Sie leben mit allen möglichen Ängsten. Manche haben sogar Angst, nachts zu schlafen. Manche haben Angst vor Menschenmengen. Manche trauen sich nicht mal mehr aus dem Haus. Manche haben Angst vor Tieren. Die Welt ist gebunden von Ängsten. Aber Jesus hat uns frei gemacht von all diesen Ängsten. Es gibt einen Vers, da steht, ich suchte den Herrn und er erhörte mich und er rettete mich aus all meinen Ängsten. Amen. Also Jesus kam ja letztlich herab, um genau dort zu sein, wo wir sind. Weißt du, wie er das gemacht hat? Er kam als Mensch. Er nahm Teil an Fleisch und Blut. Es ist so, als hätte er seine Göttlichkeit... Nein, man kann nicht sagen, er hätte seine Göttlichkeit abgelegt. Das geht nicht. Aber beiseite gelegt. Er hat sie nie eingesetzt, um Wunder zu wirken. Aber die Bibel, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Sprache der Bibel, sagt, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde wie ein Mensch. Und in der Gestalt eines Menschen erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. 7 Stufen nach unten, wenn du mitzählst. Und dann heißt es weiter, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das ist ein Prinzip, ja? Selbst die Erlösung zeigt uns ein geistliches Prinzip. Für jede Demut, die du auf dich nimmst, kommt eine Erhöhung. Eine Beförderung ist auf dem Weg. Du verlierst nie, wenn du dich demütigst. Und dann ist da noch das Prinzip der Empathie. Jesus, und damit will ich abschließen, Hebräer Kapitel 4. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Amen. Selbst heute, nachdem er Mensch geworden ist und für unsere Sünden gestorben ist, will er immer noch mitfühlen, was du fühlst. Aber Pastor, er ist doch weit weg, er ist doch im Himmel. Nein, nein, nein, er fühlt mit. Die Bibel verwendet diesen Ausdruck. In der King James Bibel heißt es, er kann berührt werden von dem, was wir fühlen. Das ist Empathie, er fühlt mit. Wusstest du, dass es Momente gibt, in denen Jesus jemandem begegnet, der körperlich leidet, eine Krankheit, eine Sprachbehinderung, was auch immer? Und bevor er betet, heißt es in der Bibel, er seufzte. Das Wort im Griechischen ist stenaso, er fühlte den Schmerz. Er spürte, was diese Person durchmachte. Dieses innere Stöhnen, dasselbe Wort, das auch in Römer 8 verwendet wird, die ganze Schöpfung seufzt. Wenn wir mitseufzen, dann geschieht Identifikation. Wenn jemand, den du liebst, etwas durchmacht, dann habe nicht nur Verständnis, sondern auch Mitgefühl. Sei da, wo er ist. Fühl, was er fühlt. Versuch auch, gefühlsmäßig zu verstehen, was er durchmacht. Bitte Gott um die Gnade, es wirklich mitzufühlen. Und ich sag dir, du wirst diese Person für den Herrn gewinnen. Du wirst ihr Leben für Jesus prägen. Und ja, das kostet Zeit. Es braucht Zeit. Aber Jesus hat sich diese Zeit genommen. Amen. Er kann berührt werden von dem, was du durchmachst. Das Wort Empathie kommt übrigens von 2 Wörtern. M aus dem Griechischen, N also in und Pathie von Pathos, Leid. Es bedeutet wörtlich, im Leid mit jemandem sein. Preis den Herrn. Klar, wir sind nicht Jesus. Wir vollbringen nicht das Erlösungswerk. Es gibt nur ein Erlösungswerk und das hat Jesus vollbracht. Aber wenn wir empathisch sind, dann geschieht auch durch uns Befreiung. Manchmal ist es nicht so, dass deine Frau eine Antwort will. Und ich rede hier auch zu mir selbst. Ich hab's auch noch nicht raus, okay? Ich predige gerade zu mir. Es geht ihr oft nicht um eine Lösung. Sie will einfach, dass du zuhörst. Männer, ihr kennt das, oder? Du willst ihr helfen, du nennst ihr gleich eine Lösung. Du musst das so und so machen und trotzdem scheint sie nicht zufrieden zu sein. Oder? Sie will nicht die Lösung, sie will gehört werden. Damit sich jemand aussprechen kann, muss jemand da sein, der mitleidet. Und ich sag dir ehrlich, ich kenne einige Leiter. Ja, ich habe auch so ein paar. Die haben eine ganz besondere Begabung, anderen so ein Leiden aufzuerlegen. Denen zuzuhören ist schon eine Art Leiden. Aber weißt du was? Liebe tut das. Wie viel mehr dann für deine Familie? Du musst ihnen erlauben, sich auszuschütten. Und du bist so nah dran zu sagen, ich weiß, was du tun musst. Aber wenn du es schaffst, einfach nur zuzuhören, dann kommt Frieden. Es ist immer Frieden am Ende, oder? Wenn du hingegen zu schnell mit Antworten daherkommst, und ja, bei mir ist es nicht anders. Ich sage dann zu meiner Frau oder meinem Sohn oder meiner Tochter, hey, du hast Joseph Prince als Papa, du bekommst Top-Beratung. Ich neck sie natürlich ein bisschen, aber weißt du was? Es ist ihnen egal. Viele da draußen wünschen sich seelsorgerlichen Rat von mir. Aber meine Familie? Sie wollen keinen Rat, sie wollen gehört werden. Joseph Prince, der kann predigen, lehren, reden. Aber zuhören? Mitleiden? Das ist ein ganz anderes Level, Bruder, ich sag's dir. Aber genau dort liegt ihre Befreiung. Genau dort kommt Hilfe. Also folgt diesem Prinzip. Wenn dein kleines Kind weint, dann sag nicht einfach, nein, nein, ist schon gut, ich hol dir was anderes. Vielleicht hat das Kind sein Hündchen verloren. Das Hündchen ist gestorben oder was auch immer. Und du sagst, ich kauf dir ein neues Hündchen, okay? Nein, sag lieber, das tut bestimmt richtig weh. Es tut weh, so ein Hündchen zu verlieren, das man so sehr liebt. Fühl mit ihnen, dann spüren sie, du verstehst sie wirklich. Und das berührt ihr Herz. Meine Zeit ist um. Seid ihr gesegnet worden? Amen. Basierend auf dem, was der Herr mir für diesen Gottesdienst gezeigt hat, wie viele von euch haben erlebt, dass während der Verkündigung des Wortes etwas passiert ist? Der Kopfschmerz ging weg, der Schmerz im Nacken, im Rücken. Gott hat dich berührt, dann heb deine Hand und wink mal kräftig. Ein großes Winken quer durch den Saal. Ja, winkt richtig kräftig. Aber schlagt bitte nicht die Person neben euch dabei, ja? Nur kräftig winken. Sowas wird in Zukunft noch mehr geschehen. Der Herr hat mir gesagt, ich werde mehr und mehr Menschen heilen, während das Wort verkündet wird. Amen? Are you blessed? Lasst uns einen Moment die Köpfe neigen, aus Respekt vor den Gästen, die heute hier sind. Und wenn du heute hier bist, mein Freund, und du hast noch nie dein Vertrauen auf das gesetzt, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat, dass er für deine Sünden gestorben ist und auferweckt wurde, damit du in ihm gerecht gemacht wirst, dann hör gut zu. All das ist das Werk Gottes des Vaters, durch seinen Sohn im Heiligen Geist. Jesus gab sein Leben, weil er dich liebt. Er kam hinunter, genau dorthin, wo du bist, um dich dorthin zu bringen, wo er ist. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, wo auch immer du gerade bist, dann bete jetzt mit mir aus ganzem Herzen. Vater Gott, ich bereue all meine Sünden. Und ich nehme mit Freude das vollendete Werk meines Herrn Jesus Christus am Kreuz an. Durch das Blut von Jesus Christus sind all meine Sünden hinweggetan. alle meine Krankheiten geheilt. Danke, dass durch das Blut all meine Ängste von mir genommen sind. Danke, Herr, dass der, den du frei machst, wirklich frei ist. Herr Jesus, du bist mein Retter und mein Herr. Jetzt und für immer. Danke, Vater Gott, ich bin jetzt dein Kind. Jesus ist mein Retter und mein Herr. Der Heilige Geist lebt in mir. Wir sind Familie. Im Namen von Jesus. Preist den Herrn. Halleluja. Steht jetzt auf und hebt eure Hände. Für die kommende Woche, im Namen von Jesus Christus, besprenge ich dich und deine Familie mit dem Blut von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Und ich bete, dass der Herr dich und deine Lieben in dieser ganzen Woche beschützt, vor allem Schaden, vor aller Gefahr, vor jeder Macht des Bösen. Ich bete, dass der Herr dich in seinem Shalom bewahrt, in seinem Frieden, seinem Wohlsein. Ich bete, dass du ihn so siehst, wie er ist, wie er dich ansieht mit Liebe, wie er immer bei dir sein will, wie er mit dir fühlt, sich zu dir setzt, dich versteht, dich trägt. Ich bete, dass du ihn als den wunderbaren Retter und herrlichen Herrn erkennst, der er ist. Und dass du dich in dieser Woche neu in ihn verliebst. Im Namen von Jesus bitte ich das und proklamiere es, Vater Gott, über deinem Volk. Und alle Kinder Gottes sagen: Amen. Gott segne euch. Danke.